Okay, good morning. Also, guten Morgen. Please turn with me to Acts chapter 20. Bitte blättert zur Apostelgeschichte 20. I would like to speak this morning on a very important theme. Ich möchte heute Morgen über ein sehr wichtiges Thema sprechen. That goes right along with our series. Das ganz genau zu unserer Serie passt. The purposes of God. Die Absichten Gottes. For those who are visiting, für diejenigen, die auf Besuch sind, we're following five purposes. Wir gehen den fünf Absichten Gottes nach. Worship, die Anbetung, Fellowship, Gemeinschaft, Discipleship, Jüngerschaft, Ministry, der Dienst, and Mission, und die Mission. And we've talked about the first four pretty thoroughly. Und über die ersten vier haben wir uns schon sehr eindrücklich unterhalten. And now we are discussing the fifth one, our mission. Und nun beschäftigen wir uns mit unserer fünften Absicht Gottes, das ist die Mission. Our mission began the moment we got saved. Unsere Mission hat begonnen in dem Moment, in dem wir errettet wurden. I don't have to wait to graduate from Bible college to be a missionary. Ich muss nicht darauf warten, erst einen Abschluss auf einem Bibelcollege zu machen, um Missionar zu sein. To be on a mission. Oder eine Mission zu haben. The blind man in John 9, der Blinde in Johannes 9, said, I know one thing. Hat gesagt, ich weiß eines. Once I was blind, ich war mal blind, and now I see. Jetzt kann ich sehen. And he was on a mission. Und hatte eine Mission. And we're using four parts of the mission, und wir verwenden vier Teile dieser Mission, which will actually become the purpose statement of our church. Und die sind eigentlich genau genommen zum Leitbild unserer Gemeinde geworden. And our mission, first of all, is to invite people into worship. Und unsere Mission ist zunächst einmal, die Leute zur Anbetung einzuladen. The Greek word parakaleo. Das griechische Wort parakaleo. To bring someone with you. Jemanden mit dir mitnehmen. To kind of drag them along. Ihm quasi mitziehen. Yeah. Parakaleo. Parakaleo. To accompany somebody. Jemanden begleiten. And we talked about the wisdom of a serpent and the gentleness of a dove. Und wir haben von der Weisheit der Schlange gesprochen und von der Sanftheit der Taube. Waiting for the right moment. Dass man auf den richtigen Moment wartet. Being patient. Dass man geduldig ist. And courageous. Aber auch mutig. As a little serpent would be. So wie es eine kleine Schlange wäre. And in that right moment. Und dann im richtigen Moment. Would you like to come to church with me? Möchtest du mit mir in die Gemeinde gehen? That right moment. Im richtigen Moment. And then being meek as a dove. Und dann sanftmütig zu sein, wie eine Taube. Being kind and creative. Nett, freundlich, kreativ zu sein. And inviting people. Und Leute einzuladen. Inviting people to come to worship God. Leute einzuladen, Gott anzubeten. Our second point was a couple weeks ago. Und vor einigen Wochen unser zweiter Punkt. And that is to introduce people into the fellowship of the body of Christ. Das war es, die Leute einzuführen in die Gemeinschaft des Leibes hier. And we were talking about the Greek word pros agoge. Da ist das griechische Wort pros agoge. Which is a little bit like the word parakaleo. Das dem Wort parakaleo ein wenig ähnlich ist. But this word is to bring someone into the favorable presence of another. Aber das bedeutet, jemanden einzuführen in die Gunst eines anderen, in die Gegenwart eines anderen. Like parakaleo is like, come on with me. Also parakaleo bedeutet, komm mit mir mit. Here we are. Da sind wir. Here we are. See, this is my church. And siehst du, das ist meine Gemeinde. These are my friends. Das sind meine Freunde. But the word pros agoge, aber das andere Wort pros agoge, is to introduce, bedeutet jemanden also vorzustellen. It's found in Romans 5:2. Das findet sich in Römer 5:2. Where Jesus introduces us to the Father. Wo Jesus uns dem Vater vorstellt. That we would not have the courage go into the presence of God. Nämlich, dass wir eben nicht diesen Mut aufbringen, um in die Gegenwart Gottes einzutreten. But Jesus brings us into his presence. Aber Jesus führt uns in seine Gegenwart ein. And it's the Lord's presence that introduces us. Und die Gegenwart des Herrn ist es, die uns da hinführt. And this is the same thing that we do. Und das ist das Gleiche, was wir machen. We can introduce people to people. Wir können Leute anderen Leuten vorstellen. And that's what the message today is all about. Und darum geht es heute in der Botschaft. Father, bless these words, I ask. Vater, ich bete, dass du diese Worte segnen möchtest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I have the book with me, The Purpose-Driven Life. Ich habe das Buch hier, Ein Leben mit Vision. It is written by Rick Warren. Geschrieben von Rick Warren. It is the number one best-selling hardcover book in United States history. Es ist der größte Bestseller in der Geschichte der Vereinigten Staaten von allen gebundenen Ausgaben. And that was months ago. Und das war schon vor etlichen Monaten. It is now again the book of the year among Christian publishers. Und es ist auch zum Buch des Jahres gewählt worden unter den christlichen Autoren. For the second year in a row. Und zwar zum zweiten Mal jetzt hintereinander. And it's 40 days. Und da geht es um 40 Tage. 40 devotionals for 40 days. So 40 Andachten zu 40 Tagen. And I'm reading from day 17. Und ich lese jetzt aus dem Tag 17 vor. It's called A Place to Belong. Das trägt den Titel Ein Platz, wo man hingehört. He writes, you are called to belong, not just believe. Da schreibt er, ihr seid dazu berufen, wohin zu gehören und nicht nur bloß zu glauben. None of us can fulfill God's purposes by ourselves. Niemand von uns kann die Absichten Gottes aus sich alleine heraus erfüllen. For the organs of your body fulfill their purpose. Weil die Organe unseres Leibes erfüllen eben diese Absichten. They must be connected to your body. Die müssen mit unserem Leib verbunden sein. In order for them to fulfill their purpose. Damit sie ihre Absichten erfüllen können. I would encourage you to read day 17 in light of this message. So, ich möchte euch dazu ermutigen, diese 17. Andacht im Lichte unserer Botschaft zu lesen. Because we belong. Weil wir gehören wo dazu. And we are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. The body of Christ is like a body. Leib Christi ist wie ein richtiger Körper. Everyone has a part. Jeder hat da seinen Anteil. You cannot fulfill your purpose. Und du kannst deinen Zweck nicht erfüllen. Alone. Alleine. God has called us to be together. Gott hat uns dazu berufen, zusammen zu sein. It may not be to this church, vielleicht nicht zu dieser Gemeinde, but it's to some church. Aber zu einer anderen Gemeinde. There is some local church somewhere where you belong. Es gibt irgendwo eine lokale Gemeinde, wo du dazugehörst. And every part of the body, no matter how big or small, und jeder Teil des Körpers, ganz gleich wie groß oder klein er ist, has a part. Hat einen Anteil daran. Whether you're the pinky or the thumb or the elbow, ob du jetzt der kleine Finger bist, der Daumen oder der Ellbogen, you have a part. Du hast einen Anteil. And we need to be connected. Und wir müssen miteinander verbunden sein. And this is why I encourage everyone to be on a mission. Und deshalb ermutige ich jeden, diese Mission zu erfüllen. To introduce people, also diese, to people. Diese Mission aufzunehmen, Leute anderen Leuten vorzustellen. Introduce people to people that you know will edify them. Also Leuten, fremde Leute, anderen Leuten vorzustellen, von denen du weißt, dass sie diese auferbauen werden. I was speaking about this at our small group the other night. Ich habe unlängst in unserer kleinen Gruppe über dieses Thema gesprochen. And Ianara said it's so wonderful. Und Ianara hat gesagt, das ist so wunderbar. Because anyone from Brazil who comes to the church, they immediately find me. Weil jeder aus Brasilien, der in die Gemeinde kommt, der kommt sofort zu mir. Oh, you're from Brazil. Where's Ianara? Ah, du bist aus Brasilien. Wo ist denn die Ianara? Moment. You're from Angola. Where's Philip? Ah, du bist aus Angola. Wo ist denn der Philip? You're from Togo. Where's Faustine? Ah, du bist aus Togo. Na, wo ist die Faustine? You're from Serbia. Where's Vera? Du bist aus Serbien. Wo ist die Vera? Right? We are connecting people to people. Also wir verbinden die Leute miteinander. Not just anybody. Nicht bloß irgendjemand. But people that we know are ready. Sondern mit Leuten, von denen wir wissen, dass sie bereit sind. And willing. Und auch willens. It's amazing, like people after service. Das ist schon erstaunlich, wenn man die Leute nach dem Gottesdienst like sieht. Like someone like Susie Inhoff. You know? So die Susie Inhoff zum you Beispiel. You meet someone, say, Susie, come here. You have to meet Susie. Du triffst da jemanden, lernst jemanden kennen und dann sagst du, du musst die Susie kennenlernen. Connecting people to people. Also die Leute untereinander verbinden. Because we belong together. Weil wir zusammengehören. And I want to introduce a theme today. Und ich möchte heute ein Thema vorstellen, that I have never preached on, über das ich noch niemals zuvor gepredigt hatte. In 23 Jahren jetzt. I live this principle, ich lebe in diesem Prinzip, but I don't preach on it. Aber ich predige nicht darüber. And I never preached on it because I don't like the theme at all. Und ich habe noch niemals darüber gepredigt, weil ich dieses Thema überhaupt nicht mag. Because I had a bad experience with this theme in the beginning of my Christianity. Weil ich da schlechte Erfahrungen gemacht habe am Beginn meines Christseins. When I mention the word, you will also probably go, ugh. Wenn ich das Wort jetzt erwähnen werde, werdet ihr vielleicht euch auch so zusammenziehen. But that's okay. Aber das ist schon okay. I'm going to change that today. Weil ich werde das heute verändern. Because this theme is really the one of the most important themes. Weil dieses Thema ist wirklich eines der wichtigsten. If we're going to fulfill God's purpose for our life. Wenn wir die Absichten Gottes für unser Leben erfüllen sollen. For our church. Für unsere Gemeinde. You will find this word mentioned often in day 17 of this book. Und ihr findet dieses Wort auch oft erwähnt im 17. Andachtsteil dieses Buches. When I saw the word, I said, Und als ich dieses Wort gesehen habe, habe ich mir so I hate that word. Ich hasse dieses Wort. I've never used that word one time in my marriage. Und ich habe dieses Wort nicht ein einziges Mal in meiner Ehe verwendet. I've never used that word one time in all of my 23 years of preaching. Und ich habe auch dieses Wort noch niemals in all den 23 Jahren meines Predigtens verwendet. I have avoided it like a hurricane. Ich habe es vermieden wie einen Sturm. I have avoided it like a leper. Wie einen leprösen Menschen. But actually, it's a very important word. Aber genau genommen ist es ein sehr wichtiges the Wort. The only reason that I avoid it is because I had the wrong definition. Und der einzige Grund, warum ich es vermieden habe bis jetzt, ist, weil ich es falsch definiert hatte. I will give you the definition, see if you know the word. Ich gebe euch jetzt die Definition und dann werden wir sehen, ob ihr das Wort erratet. Here it is. This is my definition. Nun, hier ist meine Definition. My old definition. My old one. Meine alte Definition. The determination to remain a part of something. Die Bestimmung, ein Teil von etwas zu sein oder zu bleiben. No matter how bad it gets. Ganz gleich, wie schlimm es auch wird. What is the word? Was ist das Wort? The word is commitment. Das Wort ist Hingabe. I hate that word, commitment. Ich hasse dieses Wort, Hingabe. The determination to remain a part of something, no matter how bad it gets. Also die Bestimmung, ein Teil von etwas zu bleiben, ganz gleich wie schlimm es auch wird. I'm committed to the football team. Ich habe mich da hingegeben, dem Football Team. Even if I never play, selbst wenn ich da niemals zum Spiel zu komme, I'm committed. Ich bin hingegeben. I'm committed to my marriage. Ich bin hingegeben in meiner Ehe. No matter how bad it gets, ganz gleich wie schlimm die auch wird. I'm committed. Ich habe da Hingabe. I am committed to Jesus Christ. Ich bin Jesus Christus hingegeben. No matter how bad it gets. Ganz gleich, wie schlimm das auch wird. And this is my definition of commitment. Und das ist meine Definition my von old Hingabe. Definition. Meine alte Definition. This was the definition that was preached to me years ago. Und diese Definition wurde mir durch die Predigt gegeben. That's why I hated the word. Deshalb hasste ich dieses I've Wort. I've never used it in my marriage. Ich habe es auch niemals verwendet in meiner Ehe. Because I don't think like that. Weil ich denke so nicht. At all. Überhaupt nicht. I don't think like, you know, I've made a decision to be a part of this no matter how bad it gets. Ich denke nicht so, ich habe da jetzt eine Entscheidung getroffen, ein Teil von dem zu sein, ganz gleich wie schlimm oder schlecht das auch wird. But as I thought about it, aber wie ich darüber nachgedacht I thought, habe, why haven't I used this word? Habe ich mich gefragt, warum habe ich dieses Wort nicht verwendet? Because actually I am very, very committed. Weil genau genommen bin ich sehr hingegeben. To this church. Zu dieser Gemeinde, to my wife, meiner Frau gegenüber, to Christ, für Christus, to this country, für dieses Land, to my friends, für meine Freunde. I'm a very committed person. Ich bin ein sehr hingebungsvoller Mensch. And as I began to think what the difference was, und wie ich darüber nachgedacht habe, über den Unterschied, der da besteht, I came up with this definition. Habe ich folgende Definition bekommen. Determination, commitment is the determination. Also Hingabe ist die Festsetzung oder Bestimmung. And this is what we all need in our lives. Und das brauchen wir alle in unserem Leben. It's the determination to experience all that God has promised. Ist also die Bestimmung, all das zu erfahren, was Gott verheißen hat. And prepared for me. Und für mich vorbereitet hat. No matter what I have to pass through to get there. Ganz gleich, wo ich da auch durch muss, um dorthin zu gelangen. That's commitment. Das ist Hingabe. And if that's the definition of committed, I am a fully committed person. Und wenn das meine Definition von Hingabe ist, dann bin ich ein hingebungsvoller Mensch, ein voll hingegebener. If that is the true definition of commitment, und wenn das die wahre Bedeutung und Definition von Hingabe then ist, I would exhort all of us to be committed. Dann möchte ich alle dazu ermahnen, hingebungsvoll zu sein. To not run away from this word. nicht davonzulaufen vor diesem but Ort, to redefine it. Sondern es neu zu definieren. It's not something that I have to endure no matter what. Es geht nicht darum, etwas zu erdulden, ganz gleich, welche Umstände da sind. I married this guy. Ich habe diesen Mann geheiratet. And now I'm committed. Und jetzt bin ich da hingegeben. Oh, how am I going to get through this? Wie schaffe ich das? Why did I ever say for better or for worse? Warum habe ich jemals gesagt, ganz gleich, wie es kommt? It's never been better. Es ist niemals besser It's geworden. Always been worse. Es ist immer nur schlechter geworden. And now I'm committed. Und jetzt bin ich da hingegeben. Okay, let's change the definition. Nun, lasst uns die Definition verändern. The determination to experience all that God has promised. Die Entschlossenheit, all das zu erfahren, was Gott verheißen hat. And prepared for me. Und was er für mich vorbereitet no hat. Matter what I have to pass through to get there. Ganz gleich, wo ich da durch muss, um dorthin zu gelangen. Jesus was approached by James and John. Jesus wurde von Jakobus und Johannes einmal gefragt. Actually, it was their mother. Eigentlich war es deren Mutter. And she said, Lord, und sie hat gesagt, Herr, I have a request. Ich habe eine Bitte. That James sits on one side of your throne and John on the other. Dass der Jakobus auf der einen Seite deines Thrones sitzen möge und der Johannes auf der anderen. And somehow then the boys came up and they, yeah, okay, Lord. Und dann sind auch die Jünger gekommen und haben zu ihm gesagt, ja, Herr, genau das. And probably, you know, the mom's like, come on, ask. Und vielleicht war es so, dass die Mama gesagt hat, na kommt, frag ihn doch, frag ihn doch. Just leave us alone. Geh, Mama, kannst du uns nicht allein lassen? Now you boys, listen to me. Na ihr Jungs, hört mir nur zu. I've been your mom for 50 years. Ich bin jetzt eure Mutter seit 50 I changed your diapers. Ich habe eure Windeln gewechselt. Do what I say. Macht, was ich sage. Okay, Mom. Okay, Mama. So they went. Also sind sie hingegangen. And the Lord heard the request. Und der Herr hörte ihre Bitten. And he said this. Und hat Folgendes darauf gesagt. Can you drink the cup? Könnt ihr den Kelch trinken? Matthew 20, verse 22. Matthäus 20, 22. Can you drink the cup? Könnt ihr den Kelch trinken? That means, can you pass through? Das bedeutet, könnt ihr da hindurchgehen? What it takes to get to that blessing? Und auf euch nehmen, was es benötigt, um diesen Segen zu erlangen. In other words, he was saying. Also mit anderen Worten, er sagte Folgendes. Do you have the commitment that it takes? Habt ihr die nötige Hingabe? And they said, we do. Und sie haben darauf gesagt, ja. And he said, okay, then you will drink of my cup. Dann hat er gesagt, ja, okay, ihr werdet von diesem Kelch trinken. But actually, it's still not my thing to give away. Aber genau genommen ist es nicht meine Sache, diese Positionen zu vergeben. My father has prepared these two places for somebody. Mein Vater hat diese zwei Plätze für jemanden vorbereitet. Imagine that. Somebody is going to sit at Jesus' right and left hand for eternity. Also stell dich das einmal vor. Irgendjemand wird zur rechten und zur linken von Jesus in aller Ewigkeit sitzen. And you know what? Those positions are still open. Und wisst ihr was? Diese zwei Plätze sind noch immer zu vergeben. I got my money on Philip. Ich habe mein Geld auf Philip gesetzt. Philip, how did you get up there? Hey Philip, wie bist du dorthin gekommen? Oh grace. You know, alles Gnade. Somebody's going to be sitting there. Aber irgendjemand wird dort sitzen. Imagine with the Lord. Stellt euch das vor, mit dem Herrn. And to get there, there's a cup to drink. Aber um dorthin zu kommen, muss man einen Kelch trinken. It's the cup of commitment. Es ist der Kelch der Hingabe. The subject is so important. Und dieses Thema ist so wichtig. Because Christians are not committed. Weil die Christen eben nicht hingebungsvoll leben. There's no determination. Es gibt keine Entschlossenheit. To experience what God has prepared for me. Das zu erfahren, was Gott für mich vorbereitet hat. Now, I told the story in Budapest. Nun, ich habe diese Geschichte in Budapest erzählt. But I want to tell it to the church here. Aber ich möchte es auch hier unserer Gemeinde for erzählen. For years and years. Jahrelang. No one had ever ran the mile in under 4 minutes. Rannte niemand die Meile unter 4 Minuten. And sportscasters were saying that the mile, that it could never be broken. Und die Fachleute sagten, diese Zeit kann man niemals unterbieten. No one could run the mile in less than 4 minutes. Never could be done. Niemand wird jemals diese Zeit unterbieten können, unter 4 Minuten die Meile zu laufen. And no one had done it. Und niemand tat es auch. And then 3 guys from England decided that they would do it. Und dann gab es da 3 Männer aus England, die entschlossen sich, das zu machen. They were committed. Sie waren hingebungsvoll. They were determined, und sie waren entschlossen, to experience this blessing. Sie waren entschlossen, diesen Segen zu erfahren. So the 3 of them ran together. Also rannten diese 3 zusammen. They had determined that this one man named Roger Bannister, und sie entschlossen sich, dass dieser eine Mann mit Namen Roger Bannister could break the record. Diese Rekordmarke aufstellen könnte. They would run together, das heißt, sie wollten zusammenlaufen, and they would be encouraging him along the way. Und wollten ihn im Lauf so ermutigen. One would run first, das heißt, einer würde vor ihm sein, and he would follow this guy just relaxed. Und er würde diesem Mann einfach nachlaufen, sehr entspannt nachlaufen. But would not lose energy by trying to figure out the time. Aber einfach darauf keine Energie zu verschwenden, um zu schauen, wie schnell ist er. He would follow his friend. Er würde einfach nur seinem Freund nachlaufen. The guy from behind would be encouraging. Und der hinter ihm würde ihm auch ermutigen. Relax, relax. Entspanne dich. And then they would switch places. Dann würden sie die Plätze tauschen. Then the man behind, the friend would, then he would lead. Und dann würde der eine, der von rückwärts vorne sein und anführen. When it came to the last half a lap, und dann bei der letzten Runde, die Hälfte der letzten Roger Runde, Bannister just took off. Hat dann der Roger Bannister übernommen. And he was running, running, running. Und er lief und lief und lief. And he went through the tape, und er ist durch dieses Zielband gelaufen. He just fell in exhaustion. Er ist voller Erschöpfung dann hingefallen. And then the loudspeaker said, und dann kamen die Lautsprecher. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, the time is, die Zeit lautet, a new record, ein neuer Weltrekord. No, not new, well, also not just a Rekord, new record, ein neuer Rekord for the school, ein neuer Rekord für die Schule, for the country, für das Land, for the world, für die Welt, at 3 minutes, 3 Minuten, and they couldn't hear anything else. Und nichts verstand man dann mehr. They just knew it was broken. Sie wussten einfach, dass diese Zeitmarke gebrochen wurde. The amazing thing is what happened after. Aber das Erstaunliche passiert ja danach. That in the next 10 years, denn in den darauffolgenden 10 Jahren, 360 other runners broke the record. Gab es 360 weitere Läufer, die diese Rekordmarke unterboten. That means that every 10 days after that someone broke the record. Das bedeutet, dass jeden 10. Tag jemand nach diesem Ereignis diese Rekordmarke unterbot. Do you know what this is speaking of? Wisst ihr, was das bedeutet? It's speaking of commitment. Das spricht von Hingabe. That there were people who bought the lie. Da gab es Leute, die kauften diese Lüge, that there was nothing more to experience. Dass es nichts mehr gäbe, zu erfahren gäbe. And when this record was broken, und als dieser Rekord gebrochen wurde, everyone realized, erkannte jeder, wait a minute, na Moment mal, it can be broken. Das kann man doch unterbieten. And every 10 days for the next 10 years, und alle 10 Tage, die darauffolgenden 10 Jahre, another runner broke the record. Unterbot ein weiterer Läufer diese Rekordmarke. Until in 1999, bis 1919. A man from Morocco. 1999, pardon. Ein Mann aus Marokko. Broke the record by 17 seconds. Bis ein Mann da kam und diesen Rekord 17 Sekunden not unterbot. One second, not two, not three. Nicht 1, 2 oder nur 3 Sekunden unterbot er. He broke that record by 17 seconds. Er unterbot diesen Rekord 17 Sekunden. Commitment. Das ist Hingabe. A determination to experience. Eine Entschlossenheit, etwas zu erleben. For us, all that God has promised. Für uns all das, was Gott uns verheißen hat. I think a lot of Christians rob themselves because there's no commitment. Ich glaube, viele Christen rauben sich dieser Sache, weil es keine Hingabe gibt. Commitment to love. Hingabe zur Liebe. I am determined to experience all that God has prepared for me. Ich bin entschlossen, all das zu erleben, was Gott für mich vorbereitet hat. A commitment to give. Eine Hingabe des Gebens. In the offering. Für die Spende. To the Lord's work. Für das Werk des Herrn. A commitment. Eine Hingabe. I am committed to this. Ich bin da hingegeben dieser Sache. Do you know why? Und wisst ihr warum? Because I am determined to experience all that God has prepared for me. weil ich dazu entschlossen bin, all das zu erleben, was Gott für mich vorbereitet hat. Church attendance. Die Besuche hier in der Gemeinde. I'm committed. Ich bin entschlossen, to come to church every Sunday. Jeden Sonntag in die Gemeinde zu kommen, wenn es möglich ist. As often as I can. So oft wie möglich. Wow, you're legalistic. Wow, du bist legalistisch. No, nein. I'm not. Because I am determined to experience all that God has prepared for me. Nein, das bin ich nicht, weil ich bin entschlossen, all das zu erfahren, was Gott für mich vorbereitet hat. See, legalism is this. So, Gesetzlichkeit ist Folgendes. I have determined to do something for God. Ich habe mich entschlossen, etwas für Gott zu tun. And you get tired of that real quick. Und das ermüdet sehr rasch. This was the definition of commitment that I abhorred. Das ist diese Definition von Hingabe gewesen, die ich so wenig gemacht habe. Remember hearing years ago, also vor Jahren. Be committed. Sei hingegeben. Make sure you're here. Deswegen bist du da. If Jesus could die for you, what are you going to do for him? Wenn Jesus für dich sterben hat können, was wirst du dann für ihn machen? Wow, that makes me feel great. Das ist großartig. But look at Acts chapter 20. Aber schaut euch Apostelgeschichte 20 an. Verse 32. In Vers 32. Paul is speaking to the elders he may never see again. Paulus spricht hier zu den Ältesten, die er dann nicht mehr sehen würde. These are some of the last words he says. Das sind einige seiner letzten Worte. Now I commend you to God and to the word of his grace. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Which is able to build you up and to give you the inheritance among those who are sanctified. Das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Do you know what that word commend is? Wisst ihr, was dieses Wort befehlen ist? It's the word commit. Es ist dieses Wort hingeben. I commit you. Also ich übergebe dich. I give you over to the Lord. Ich gebe dich dem Herrn hin. I give you over to the one who can bless you beyond anything you imagine. Ich übergebe dich demjenigen, der dich segnen kann über jedes Maß. I commit you to God. Ich übergebe dich Gott. And to the word of his grace. Und dem Wort seiner Gnade. This is not poetry here. Da ist keine Poesie drin. This is exactly what he means. Das ist genau das, was er gemeint hat. I'm committing you to God. Ich übergebe euch Gott. And to the fact that God is for you. Und der Tatsache, dass Gott für euch the ist. Word of his grace. Das Wort seiner Gnade. If God is for us, who can be against us? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? The word of his unmerited favor. Dieses Wort dieser unverdienten Gunst. The word that taste of the Lord and see that he's good. Dieses Wort, dass man den Herrn schmecken kann und sehen kann, dass er gut ist. The word of his grace. Das Wort seiner Gnade. What does God want to do in our midst? Was möchte Gott in unserer Mitte tun? I'm committed. Ich bin dahin gegeben. And I believe with all my heart. Und ich glaube von ganzem Herzen, that in the next 20 years, dass wir in den nächsten kommenden 20 Jahren, God wants to do things, Dinge sehen werden, die Gott tun möchte, that we could not imagine, die wir uns gar nicht vorstellen können. I'm committed. Ich bin hingegeben I am dafür. Determined ich bin entschlossen, to see and experience what God has prepared for us. Eine Erfahrung zu machen und zu sehen, was Gott für uns vorbereitet hat. I'm going that direction. Ich gehe in diese Richtung. I don't know who's coming. Ich weiß nicht, wer da kommt. I'm going. Aber ich gehe. And I would wish that all of us would come. Und ich würde mir wünschen, dass alle mitkommen. Because what God has prepared is for us. Weil was Gott vorbereitet hat, ist für uns vorbereitet. I'll never experience what God has prepared for me alone. Und ich werde niemals erleben, was Gott vorbereitet hat für mich alleine. You or I will never fulfill our purpose alone. So wir werden für uns alleine niemals diesen Zweck erfüllen. We are a body. Wir sind ein Leib. Somebody's the thumb. Und jemand ist da der Daumen. Somebody's a nose. Jemand die Nase. Somebody's an ear. Jemand das Ohr. Right? Somebody's the chin. Jemand das Kinn. Somebody's a tooth. Und jemand ist ein Zahn. There's a part, we're all part of the body. Wir sind alle ein Teil dieses Leibes. The Holy Spirit has called us together. Der Heilige Geist hat uns zusammenberufen. He has gifted each one. Und jeden hat er Gaben ausgezeichnet. He's formed a body. Hat einen Leib daraus geformt. And he's the head. Und er ist an der Spitze. That means there's no mistake here. Das heißt, es gibt hier keinen Fehler. Even if I'm passing through for a year or two. Selbst wenn ich da nur ein oder zwei Jahre dabei bin. There's something that God wants to teach me. Dann ist da etwas, was Gott mich lehren möchte. To prepare me for where I'm going. Und wofür er mich vorbereiten möchte auf das Ziel, in wo ich hingehe. There's no mistake. Es gibt keinen Fehler. We belong together. Wir gehören zusammen. And when he returns, he will take us together. Und wenn er wiederkommen wird, wird er uns zusammen zu sich nehmen. But here's this important question. Aber hier ist diese wichtige Frage. What is my level of commitment? Welchen Grad von Hingabe habe ich? Not with the bad definition, nicht mit dieser schlechten Definition, but with the good one. Sondern mit der guten Definition. What is the level of my commitment? Auf welcher Stufe meiner Hingabe befinde ich mich? What does it take to discourage me from giving? Und was braucht es denn, dass ich entmutigt werde, um zu geben? Of my time. Meine Zeit zu geben. Of my talents. Meine Talente zu geben. Of my finances. Meine Finanzen zur Verfügung zu stellen. Of edifying words. Oder aufbauende Worte zu sprechen. What does it take to discourage me from coming to church? Was braucht es denn, um mich zu entmutigen, dass ich in die Gemeinde gehe? Do you know what is discouraging to me? Wisst ihr, was für mich entmutigend when ist? I'm at the door, wenn ich bei der Tür stehe and I meet somebody, und ich treffe da jemanden and I say, where are you from? Und ich frage, woher kommen and Sie? They say, I'm from this country. Und dieser Mensch sagt, ich komme aus diesem Land. And I say, oh, wait. Und ich sage, oh, Moment mal. And I look around the room, und ich schaue so durch den Raum and I say to my secretary, where is so-and-so? Und ich frage dann meine Sekretärin, wo ist denn derjenige oder diejenige? And they're not there. Und diese Menschen sind nicht da. And they're not there again. Und sie sind wiederum nicht da. And you just think, oh, it's too bad. Und du denkst, ah, schade. Ah, too bad. Schade. They're not there. Die sind nicht da. Over and over. Immer wieder und immer wieder. In Hebrews 10 it says, don't forsake the assembling of yourselves together. In Hebräer 10 steht, dass wir unsere Versammlungen nicht versäumen sollen. Which is the habit of some. Welche manche sich zur Gewohnheit gemacht it's haben. The habit. Das ist die Gewohnheit. It's their level of commitment. Das ist ihre Stufe der Hingabe. We will never fulfill God's purpose for our life without a commitment. Wir werden die Absicht Gottes für unser Leben niemals erfüllen ohne Hingabe. Now remember, I've never preached this message before. Und ich habe diese Botschaft noch niemals zuvor gepredigt. I have never used the word commitment in the pulpit ever before. Ich habe dieses Wort Hingabe niemals zuvor in der Kanzel verwendet. Because it has always represented legalism to me. Weil es immer für mich mit Legalismus verbunden war. Get me to do something I don't want to do. Bring mich dazu, etwas zu tun, was ich nicht tun möchte. And I have no way out. Und ich sehe keinen Ausweg. No, that's not what we're talking about. Nein, von dem ist nicht die Rede. We're talking about being committed like to a small group. Wir sprechen von dem, dass du dich zum Beispiel für eine kleine Gruppe hingegeben fühlst. But going to the small group, aber hinzugehen zu dieser kleinen Gruppe, determined to experience what God has prepared. Und zwar entschlossen, dort zu erfahren, was Gott vorbereitet hat. Walking up the stairs, dort die Stufen hinaufzugehen. And saying, God, what have you prepared for me today? Und zu sagen, Gott, was hast du heute für mich vorbereitet? In the message, durch die Predigt. Speak to me. Sprich zu mir. I'm open. Ich bin offen dafür. Who have you prepared for me to speak with? Wen hast du heute vorbereitet, mit dem ich sprechen soll? Who have you prepared for me to invite? Und wen hast du vorbereitet, den ich einladen soll? Maybe this friend. Vielleicht diesen Freund. Wise as a serpent, gentle as a dove. Weise wie eine Schlange. Gentle as a dove. Aber sanft wie eine Taube. Hi, how are you? Hey, hallo, wie geht's dir? Good. Half an hour later. Und eine halbe Stunde danach. We have a musical at the church. Wir haben ein Musical in der Gemeinde. Would you like to come? Möchtest du da kommen? And you got him. Und dann hast du ihn. Wise as a serpent, gentle as a dove. Weise wie die Schlange, aber sanft wie die Taube. Inviting people. Leute einladen. To worship God. Zur Anbetung Gottes. We were invited. Wir wurden eingeladen. We were introduced. Wir wurden da eingeführt. I've had so many people introducing people to me in the since I've been preaching this. Also mir wurden so viele Leute vorgestellt, seit ich predige über dieses Thema. Come and meet the pastor. He's not such a bad guy. Komm, triff doch, lern den Pastor kennen. Der ist gar nicht so schlimm. Yeah, I mean, if you get to know him, there's a side of him that you could like. Yeah. Also, wenn du ihn einmal kennenlernst, dann wirst du eine Seite entdecken, die du magst. Yeah. Introduce people to people. Also Leuten, anderen Leuten vorstellen. Again, just to close. Nun im Abschluss. We will never fulfill God's purpose for our life. Wir werden niemals die Absichten Gottes für unser Leben erfüllen. Without a commitment. Ohne Hingabe. There has to be determination. Da muss es Entschlossenheit geben. I was in the States. I finished Bible college. Im Abschluss nun. Ich war in den Vereinigten Staaten, um mein Bibelcollege-Studium abzuschließen. After I finished Bible school, I thought. Und nach dem Abschluss meiner Bibelschule. I'm fooling myself. Da dachte ich mir, na, ich glaube, ich mache da jetzt. I can't be a missionary. Also ich täusche mich. Ich kann nicht Missionar werden. Preacher, Pastor. Na, Prediger oder Pastor. What was I thinking, you know? Na, was dachte ich? It's ridiculous. Das ist lächerlich. I can't even recite one Bible verse. Ich kann nicht einmal einen Bibelvers auswendig. Except John 3:16. Außer Johannes 3:16. I mean, I know thoughts all through the Bible, but like. Ja, ich kenne ein paar Gedanken die ganze Bibel hindurch, aber. Like to say that I really know the Bible. Aber zu sagen, dass ich die Bibel wirklich kenne. And then I thought to myself, yeah, I can't do this. Und dann habe ich zu mir selbst gesagt, na, das kann ich nicht. God began to speak to me. Und dann hat Gott begonnen, mit mir zu sprechen. And a fire began to burn in my heart. Und ein Feuer brannte in meinem Herzen. And I had a certain determination. Und ich hatte dann eine gewisse Entschlossenheit. And I based it on Colossians 2:3. Und ich habe das auf Kolosser 2:3 aufgebaut. And it says all of the treasures of wisdom and knowledge are hidden in Christ. Da heißt es, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind in Christus and verborgen. And based on that verse. Und auf diesem Vers basierend. I thought, you know what? Dachte ich mir, weißt du was? I'm going to pursue the call of God. Ich werde der Berufung Gottes nachgehen. Not based on what I know. Nicht auf dem beruhend, was ich weiß. But based on what I don't know yet. Sondern auf der Grundlage, was ich noch nicht weiß. Because if everything is hidden in Christ. Weil wenn alles in Christus verborgen ist. There's a lot of things I don't know yet. Dann gibt es viele Dinge, die ich noch nicht kenne. And those things. Und diese Dinge. I will trust God for. Möchte ich Gott dafür vertrauen. And I went forward. Und ich bin weitergegangen. I was determined. Ich war entschlossen. All I just want what God has prepared for me. That's all. Ich wollte einfach das haben, was Gott für mich vorbereitet hatte. I don't want anything more than that. I just want to fulfill His plan for me. Ich wollte einfach seinen Plan für mich erfüllen. I want to be a blessing. Ich wollte ein Segen sein. I want to serve His kingdom. Ich möchte in seinem Königreich dienen. I want Him to be pleased with my life. Und ich wollte, dass er wohl gefallen hatte mit meinem Leben. I want to stand before the Lord and hear, "Well done, Rob. Well done." Ich will vor dem Herrn einmal stehen und diese Worte hören. Gut gemacht, Robert. Well done. I want to hear that from my Lord. Ich möchte das hören von meinem Herrn. I want to hear that from the one who has the scars in his hands. Ich möchte das hören von dem, der die Narben in seinen Händen hat. A commitment. Eine Hingabe. A commitment to experience all that God has prepared. Eine Hingabe, all das zu erleben, was Gott vorbereitet and hat. The only way we can do it und die einzige Art und Weise, wie wir das tun to können, be committed to the word of his grace. Ist seinem Wort der Gnade hingegeben it's zu sein. It's all his grace. Es ist alles seine Gnade. God is for me. Gott ist für mich. God is for me when I come to church. Gott ist für mich, wenn ich in die Gemeinde komme. God is for me when I give. Gott ist für mich, wenn ich gebe. God is for me at the small group. Gott ist für mich in der kleinen Gruppe. He's with me when we evangelize. Er ist bei mir, wenn wir evangelisieren. He's with me on the job. Er ist bei mir in der Arbeit. With the kids. Er ist bei den Kindern. With grandma. Bei der Oma. In the nursing home. Dort in dem Pflegeheim. With my little baby in my womb, God is with me. Mit dem kleinen Baby, das ich im Leib trage. He's for me. Gott ist für mich. And on and on. Und so weiter. So with that, let's pray this morning. Also mit diesen Gedanken wollen wir heute Morgen beten. And let's ask God. Und wollen Gott bitten. To help us be a committed people. Dass wir hingebungsvolle Menschen sind. In Jesus' name. In Jesu Namen. Lord, we thank you this morning. Herr, wir danken dir heute Morgen. We want to fulfill your purpose. Wir wollen deinen Zweck erfüllen. That only your grace can cause us to. Und dazu kann uns nur deine Gnade berufen und fahren lassen. We don't want to stand before you one day. Wir wollen nicht eines Tages vor dir stehen. And see you shake your head. Und sehen, wie du den Kopf schüttelst. And say, son. Und sagst, Sohn. Daughter. Oder Tochter. Child. Mein Kind. I had so much more for you. Ich habe so viel mehr für dich vorbereitet so gehabt. So much more I had. So viel mehr hatte ich. Where was your commitment? Wo war deine Hingabe? Where was your determination? Wo war deine Entschlossenheit? To experience all I had for you. All das zu erleben, was ich für dich hatte. So Father in heaven. So Vater im Himmel. We look at this country today. Wir schauen auf dieses Land heute. So many thousands. So viele Tausende. Millions of people. Millionen von Menschen. Who don't know you. Die dich nicht kennen. What have you prepared for our church? Was hast du vorbereitet für unsere Gemeinde? For each one of us as individuals. Für jeden einzelnen von uns als Individuum. Where will we be in 10 years? Wo werden wir sein in 10 Jahren? Another building. Ein weiteres Gebäude. A high school. Ein Gymnasium. Our own college. Unser eigenes College. Football team. Football team. Maybe some politicians coming to our church. Vielleicht ein paar Politiker, die in die Gemeinde kommen werden. Prayer meetings at the Rathaus. Gebetstreffen im Rathaus. Who knows? Wer weiß das? Hermann Mayer. On the worship team. Der Hermann Mayer im Lobpreisteam. Who knows? Wer weiß das schon? Father, who knows? Wer weiß das, Vater? Du weißt es. Lord, and if he's to be on our worship team, let it be. Und wenn er in unserem Lobpreisteam sein soll, dann soll es so sein. Father, we want to experience all you have. Wir wollen all das erleben, was du hast, Vater. Maybe you're here this morning. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen. If you died today, wenn du heute stirbst, where would you go? Wohin kommst du dann? Do you know? Weißt du es? Jesus died for our sins. Jesus starb für unsere Sünden. To give us the gift of eternal life. Um uns das Geschenk des ewigen Lebens zu geben. And you can receive it this morning. Und du kannst das heute Morgen annehmen. Through a simple prayer. Durch ein einfaches Gebet. Would you like to pray with me? Möchtest du mit mir heute beten? Say God in heaven. Sag einfach Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Of my sin. Vergib mir meine Sünde. Wash me clean. Reinige mich. Through the blood of Jesus. Durch das Blut von Jesus. I want to know your purpose. Ich möchte deine Bestimmung kennenlernen. For my life. Für mein Leben. Please. Bitte. Forgive me. Bitte vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Maybe there's somebody here today. Vielleicht ist da heute jemand da. Your commitment is on a very low level. Und deine Hingabe ist sehr weit unten. There's no determination. Da gibt's keine Entschlossenheit. To experience all that God has prepared. All das, was Gott vorbereitet hat, zu erfahren. Let's pray this morning. Lass uns beten heute Morgen. That His grace would change that. Dass seine Gnade das verändern möge. Lord Jesus. Herr Jesus. Let us be a committed people. Mach, dass wir hingebungsvolle Menschen sind. Let them say, lass die anderen sagen, oh, how they love each other. Oh, wie die sich lieb haben. Oh, how committed they are to loving each other. Wie hingegeben sie sind, sich gegenseitig zu lieben. Father, heal our hearts. Vater, heile unsere Herzen. We pray. Darum beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören.